und Schwestern, steht zusammen, reicht euch eure Hand. SOS Europa, ein Kontinent im freien Fall. Wir rasen auf den Abgrund zu, schneller als der Schall. Wer hat sie hineingebracht? Die Ugolabas!